Das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde. In einer Hörspielfassung nach dem gleichnamigen Schauspiel von Walter Hartley. Dorian Gray, Jürgen Goslar. Lord Henry Wotton, Gerd Westphal. Basil Hallward, Friedrich Schönfelder. Campbell, Robert Seibert. Sibyl Wayne, Tina Kohl. Regie, Theodor Steiner. Das wird Ihr bestes Bild, Basil. Das Beste, das Sie je gemalt haben. Sie müssen es unbedingt auf die nächste Ausstellung schicken. Nein, Henry. Ich glaube, ich werde es überhaupt nicht ausstellen. Ja, warum denn nicht, Basil? Ich weiß, Sie werden über mich lachen, aber ich kann es wirklich nicht. In diesem Bild ist zu viel von mir selbst. Von Ihnen selbst? Wahrhaftig, Basil. Ich habe nie gewusst, dass Sie so eitel sind. Ich kann wirklich keine Ähnlichkeit entdecken zwischen Ihnen und diesem jungen Adonis. Nein, Sie verstehen mich nicht. Natürlich sehe ich Dorian Gray nicht ähnlich, das weiß ich selbst. Dorian Gray? Also so heißt er? Ja, ich wollte eigentlich seinen Namen nicht nennen. Aber weshalb eigentlich nicht? Ich kann Ihnen das nicht so erklären. Ich sage auch nie, wohin ich verreise. Wenn ich das täte, wäre mein ganzes Vergnügen dahin. Sie halten mich sicher jetzt für sehr töricht. Absolut nicht, Basil. Sie vergessen, dass ich verheiratet bin. Und der Hauptreiz der Ehe liegt ja gerade darin, dass beide Teile ein Leben der Verstellung und der Geheimnisse führen müssen. Ich weiß nie, wo meine Frau ist. Und sie weiß nie, was ich mache. Wenn wir uns begegnen, und wir begegnen uns natürlich gelegentlich, wenn wir zufällig zu demselben Dinner eingeladen sind, erzählen wir uns die verrücktesten Geschichten mit dem ernsthaftesten Gesicht. Ich hasse den Ton, in dem Sie über Ihre Ehe sprechen, Henry. Ich glaube, in Wirklichkeit sind Sie ein sehr guter Ehemann und schämen sich dessen nur. Sie sind überhaupt ein sonderbarer Mensch. Ihre Worte sind nie moralisch, und Ihre Taten nie unmoralisch. Basil, erklären Sie mir, warum Sie Dorian Grays Bild nicht ausstellen wollen. Ich will aber den wahren Grund wissen. Henry, jedes Werk, das mit Empfindung gemalt ist, ist ein Bild des Künstlers, nicht des Modells, das es darstellt. Der Maler offenbart sich selbst auf der Leinwand. Ich will dieses Porträt nicht ausstellen, weil ich darin ein Geheimnis meines Lebens aufgezeigt habe. Was für ein Geheimnis? Es ist nicht sehr viel, Henry, und Sie verstehen es vielleicht kaum. Vielleicht werden Sie mir nicht einmal glauben. Ich werde Sie bestimmt verstehen. Und ich kann alles glauben, vorausgesetzt, dass es recht unglaubhaft ist. Die Sache ist sehr einfach. Vor 2 Monaten war ich auf einer Gesellschaft bei Lady Brandon. Ich war etwa 10 Minuten da. Da fühlte ich, dass jemand mich anblickte. Ich drehte mich um und sah Dorian Gray zum ersten Mal. Ich wusste sofort, dass seine Persönlichkeit mich und vor allem meine Kunst faszinieren und beeinflussen würde. Ich bat Lady Brandon, mich ihm vorzustellen. Was hat sie Ihnen über ihn gesagt? Es ist doch Ihre Gewohnheit, von jedem Ihrer Gäste eine kurze Charakteristik zu geben. Ach, irgendetwas wie charmanter Junge. Seine Mutter und ich waren intim befreundet. Er spielt reizend Klavier oder war es Violine. Wir mussten beide lachen und wurden dadurch sofort Freunde. Lachen ist kein schlechter Anfang und bestimmt das schönste Ende für eine Freundschaft. Ach, Henry, Sie haben kein Gefühl dafür, was Freundschaft ist. Sie haben jeden gern und im Grunde sind wir Ihnen alle gleichgültig. Wie schrecklich ungerecht von Ihnen. Ich mache ganz große Unterschiede zwischen Menschen. Zu Freunden wähle ich gut Aussehende, zu Bekannten Anständige und zu Feinden Intellektuelle. Ist das sehr eingebildet? Henry, ich mag diesen Ton nicht. Und ich weiß, Sie selbst glauben an Ihre eigenen Bemerkungen gar nicht. Das ist typisch Englisch von Ihnen, Basil. Wenn man einem richtigen Engländer eine Idee erzählt, was ja überhaupt leichtsinnig ist, so ist das Einzige, was ihm wichtig erscheint, ob der andere glaubt, was er sagt oder nicht. Was hat der Wert eines Gedankens damit zu tun? Aber erzählen Sie mir weiter von Dorian Gray. Ja, Henry. Es ist seltsam. Ich habe das Gefühl, als ob er und meine Kunst jetzt zusammengehören. Ich sehe alles mit ganz anderen Augen, seit ich ihn kenne. Ich kann auf eine Art neu schaffen, die mir früher verschlossen war. Aber das alles ist doch kein Grund, sein Bild nicht auszustellen. Henry, ich habe, ohne es zu wollen, den Ausdruck dieser künstlerischen Faszination in das Bild hineingemalt. Natürlich soll Dorian nie etwas davon erfahren. Aber die Leute würden es vielleicht spüren und missverstehen. Das finde ich sehr dumm von Ihnen, denn es gibt etwas auf der Welt, das schlimmer ist, als in aller Mund zu sein, nämlich in niemandes Mund zu sein. Ich glaube, Sie sehen das alles ganz falsch. Übrigens, Basil, eben fällt mir ein, wo ich den Namen Dorian Gray schon mal gehört habe. Wo? Bei meiner Tante Lady Agatha. Allerdings hat sie mir nie etwas davon gesagt, dass er so gut aussieht. Frauen haben keinen Blick für Schönheit. Wenigstens anständige Frauen nicht. Schade, dass ich damals nicht gewusst habe, dass es Ihr Freund ist. Ich bin ganz froh darüber. Warum? Weil ich nicht will, dass Sie ihn kennenlernen. Sie wollen nicht, dass ich ihn kennenlerne? Nein. Mr. Dorian Gray ist soeben gekommen. Wunderbar. Jetzt müssen Sie ihn mir vorstellen. Führen Sie Mr. Gray ins Musikzimmer, Parker. Servus, Sir. Henry, bitte versuchen Sie nicht, Einfluss auf ihn zu bekommen. Gerade Ihr Einfluss könnte verderblich für ihn sein. Was reden Sie für Unsinn, Basil? Basil, Sie müssen mir diese Noten leihen. Sie lagen in Ihrem Musikzimmer. Oh, Verzeihung. Ich wusste nicht, dass Sie Besuch haben, Basil. Das ist Lord Henry Wotton, ein alter Freund, mit dem ich zusammen in Oxford war. Ich habe ihm gerade erzählt, wie prachtvoll Sie mir sitzen. Meine Tante Lady Caroline hat oft von Ihnen gesprochen. Sie sind einer ihrer Protégés und ich fürchte eines ihrer Opfer. Ich stehe jetzt wahrscheinlich auf Lady Caroline's schwarzer Liste. Ich hatte ihr versprochen, sie vorigen Dienstag zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung zu begleiten und habe dann die ganze Verabredung einfach vergessen. Sie wollte dort mit mir vierhändig spielen. Ich werde sie schon wieder mit meiner Tante aussöhnen. Sie mag sie sehr gern. Und das Publikum wird wahrscheinlich trotz ihrer Abwesenheit geglaubt haben, es sei vierhändig gespielt worden. Wenn Tante Caroline am Klavier sitzt, macht sie Lärm für zwei. Dorian, ich möchte das Bild heute zu Ende malen. Gehen Sie bitte aufs Podium. Es wird bestimmt nicht mehr lange dauern. Bewegen Sie sich bitte möglichst wenig. Und achten Sie nicht zu viel auf das, was Lord Henry sagt. Er hat einen ausgesprochen schlechten Einfluss auf Menschen. Ich allein bin eine Ausnahme. Ist das wirklich so schlimm mit Ihrem schlechten Einfluss, Lord Henry? Jeder Einfluss ist unmoralisch, denn der Sinn des Lebens ist Selbstentwicklung. Unsere ureigenste, einmalige Persönlichkeit restlos zum Ausdruck zu bringen. Das ist unsere Aufgabe auf dieser Welt. Heutzutage hat jeder Angst vor sich selbst. Dorian, bitte drehen Sie den Kopf eine Spur nach rechts. Und aus Angst vor uns selbst versagen wir uns glühende Verlockungen. Aber jeder Trieb, den wir unterdrücken, schwelt im Innern fort und vergiftet uns. Im Gehirn geschehen unsere größten Sünden. Wenn der Körper gesündigt hat, ist die Sünde abgetan und vergessen. Der einzige Weg, eine Versuchung zu bestehen, ist, ihr nachzugeben. Halten Sie diesen Ausdruck, Dorian. Er ist wunderbar. Sogar Sie, so jung Sie sind, Mr. Gray, haben schon Leidenschaften empfunden, die Ihnen Angst vor sich selbst eingejagt haben. Gedanken gedacht, die Sie mit Angst erfüllt haben. Wach und im Schlaf Träume geträumt, deren bloße Erinnerung Ihnen das Blut in die Wangen treiben könnte. Hören Sie auf. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich fühle, es gibt eine Antwort, aber ich kann sie nicht finden. Ich muss darüber nachdenken. Oder nein, ich will versuchen, darüber nicht nachzudenken. Basil, ich kann nicht mehr stehen, ich muss mich setzen. Die Luft hier ist unerträglich, zum Ersticken. Oh, das tut mir leid. Wenn ich arbeite, vergesse ich alles. Ich habe nicht einmal gehört, was Ihnen Henry gesagt hat, aber sicher haben seine Worte den wunderbaren Ausdruck bei Ihnen hervorgerufen, den ich immer gesucht habe. Die halboffenen Lippen und den Glanz in den Augen. Basil, lassen Sie uns irgendetwas Erfrischendes zu trinken geben? Ja, sofort. Aber bitte tun Sie mir den Gefallen und unterhalten Sie sich noch ein wenig mit Dorian. Ich möchte den Hintergrund hier noch fertig machen. Ich war noch nie so gut im Zuge wie heute. Sie sind ein seltsamer Mensch, Mr. Gray. Sie wissen von mehr Dingen, als Sie zu wissen glauben, und doch weniger, als Sie wissen sollten. Mr. Halbert wünschen? Bringen Sie eine Flasche Champagner, Parker. Sehr wohl, Sir. Was meinen Sie, Lord Henry? Warum sagen Sie mir all das? Weil Sie so wunderbar jung sind. Und Jugend ist das Einzige, was im Leben einen Wert hat. Ich empfinde das gar nicht, Lord Henry. Nein, jetzt noch nicht. Später einmal, wenn Sie alt und hässlich sind, wenn das Nachdenken Furchen in Ihre Stirn gegraben hat, dann werden Sie es empfinden, schaudernd empfinden. Jetzt können Sie hinkommen, wo Sie wollen, Sie bezaubern alle Welt. Für mich ist die Schönheit das Wunder der Wunder. Der Champagner, Sir. Genießen Sie Ihre Jugend, solange sie da ist. Leben Sie. Leben Sie das wundervolle Leben, das jetzt noch in Ihnen schläft. Verschwenden Sie sich. Geben Sie jeder Verlockung nach. Suchen Sie nach immer neuen Empfindungen. Glauben Sie, dass in mir so viele Möglichkeiten, so viele Gefühle liegen? In dem Moment, als ich Sie kennenlernte, merkte ich, dass Sie keine Ahnung davon haben, wer Sie eigentlich sind und was Sie sein könnten. Freut es Sie ein wenig, dass Sie mich kennengelernt haben? Ja, sehr. Aber ob es mich immer freuen wird? Immer. Das ist ein scheußliches Wort. Ich kann es nicht hören. Die Frauen lieben es so sehr. Sie zerstören alle Abenteuer mit ihrem Wunsch nach ewiger Dauer. Der einzige Unterschied zwischen einer Laune und der sogenannten ewigen Liebe ist, dass die Laune ein wenig länger dauert. Dann möge unsere Freundschaft eine Laune sein. Zum Wohl. Zum Wohl. Das Bild ist fertig. Kommt, seht es euch an. Lieber Basil, ich gratuliere Ihnen von ganzem Herzen. Das ist das schönste Porträt unserer Zeit. Ein herrliches Kunstwerk. Und wie wunderbar ähnlich. Dorian, Sie scheinen es nicht gut zu finden. Aber natürlich findet er es gut. Wem würde es nicht gefallen? Wie traurig ist das. Ich werde alt werden, hässlich. Und mein Bild wird immer jung bleiben. Es kann nie über diesen Junitag hinaus altern. Wenn es doch umgekehrt sein könnte. Wenn ich jung blieb und das Bild für mich altern könnte. Dafür gebe ich alles hin. Meine Seele würde ich dafür opfern. Das wäre ein sehr schlechter Tausch für Sie, Basil. Und unangenehm für Ihr Werk. Ja, ich würde mich energisch dagegen wehren müssen. Davon bin ich überzeugt, Basil. Denn die Kunst ist Ihnen mehr als Ihre Freunde. Sie werden mich schätzen, bis die erste Falte mein Gesicht entstellt. Sobald ich einmal merke, ich werde alt, bringe ich mich um. Dorian, wie können Sie so etwas aussprechen? Ich beneide das Bild, das Sie von mir gemalt haben. Jede Minute, die flieht, stiehlt mir etwas und gibt ihm etwas. Gut. Sie haben mich so weit gebracht, dass ich mein bestes Werk, das mir je gelungen ist, jetzt hasse. Und ich werde es zerstören. Was ist es letzten Endes? Leinwand und Farbe, sonst nichts. Man kann es mit einem Spachtel zerschneiden. Um Gottes Willen tun Sie das nicht. Es wäre Mord. Es freut mich, dass Sie mein Bild doch noch zu schätzen scheinen, Dorian. Schätzen? Ich bin in das Bild verliebt, Basil. Es ist ein Stück von mir selbst, das fühle ich. Schön, wenn Sie trocken sind, werden Sie gerahmt werden und nach Hause geschickt. Da können Sie mit sich machen, was Sie wollen. Nehmen Sie etwas Tee, Dorian? Nein, danke. Sie, Henry, oder lehnen Sie so einfache Genüsse ab? Oh, ich bete einfache Genüsse an, Basil. Sie sind der letzte Ausweg für komplizierte Menschen. Aber Szenen schätze ich gar nicht. Außer im Theater. Was für Narren seid ihr beide. Basil, warum haben Sie das Bild gemalt? Es wird mich später einmal verhöhnen. Grauenhaft verhöhnen. Was ist mit ihm? Henry, das ist Ihr Werk. Nein, das ist nur der wirkliche Dorian Gray. Wo soll ich Sie absetzen, Dorian? In Jermyn Street. Ach, diese endlosen Gesellschaften. Ich bin froh, dass die Saison sich ihrem Ende nähert. Aber Sie gehen doch von Erfolg zu Erfolg. Ich habe das beobachtet in diesen letzten Wochen. Und heute Abend? Die Herzogin von Monmouth hat Sie den ganzen Abend nicht aus den Augen gelassen. Aber ich rate Ihnen, heiraten Sie nie eine blond gefärbte Frau. Tun Sie es überhaupt nicht. Männer heiraten aus Müdigkeit, Frauen aus Neugier und hinterher sind sie beide enttäuscht. Ich wollte Ihnen gerade erzählen, wie verliebt ich bin. Oh, in wen denn? Sie ist Schauspielerin. Wie heißt sie? Sibyl Vane. Ach, nie gehört. Niemand kennt sie bis jetzt. Später einmal wird man von ihr sagen, ein Genie. Mein lieber Dorian, Frauen sind keine Genies, sie sind dekorativ. Sie haben nicht das Geringste zu sagen, aber sie sagen es hinreißend. Henry. Es gibt zwei Arten von Frauen, die hässlichen und die geschminkten. Die hässlichen sind sehr gut zu verwenden. Wenn sie als ein höflicher junger Mann gelten wollen, brauchen sie nur eine von ihnen zu Tisch zu führen. Die anderen sind sehr reizend, nur machen die meisten einen Fehler. Sie schminken sich, um jünger zu wirken. Unsere Großmütter schminkten sich, um geistvolle Dinge sagen zu können. Rouge und Esprit, das gehörte zusammen. Aber heute, wenn heute eine Frau es fertig bekommt, 10 Jahre jünger auszusehen als ihre Tochter, ist sie völlig wunschlos. Und die Konversation in ganz London gibt es höchstens 5 Frauen, mit denen man sich unterhalten kann. Und 2 davon kann man nicht in anständige Gesellschaft mitbringen. Henry, Sie sind wirklich schrecklich. Aber erzählen Sie mir weiter von Ihrem Genie. Seit wann kennen Sie sie eigentlich? Seit 3 Wochen. Kurz nachdem ich Sie bei Basil Hallward zum ersten Mal traf. Ach, und wo haben Sie sie entdeckt? Oh, im Grunde sind Sie schuld an diesem ganzen Erlebnis. Sie haben mich mit dieser wilden Sucht erfüllt, alles im Leben kennenzulernen. So ging ich eines Abends aus, um ein Abenteuer zu suchen. Ich schlenderte nach Whitechapel und kam dort in einem winzigen Theater vorbei. Es wurde Romeo und Julia gespielt. Und Julia, ein blutjunges Mädchen mit einem kleinen, zarten Gesicht. Sie ist das zauberhafteste Wesen, das ich je gesehen habe. Und ihre Stimme. Wie einen eine Stimme ergreifen kann. Henry, warum haben Sie mir nie gesagt, dass die einzige Frau, die wert ist, geliebt zu werden, eine Schauspielerin ist? Vielleicht, weil ich zu viele Schauspielerinnen geliebt habe. Henry. Jetzt wünschte ich, ich hätte Ihnen nie etwas von Sibyl erzählt. Sie mussten es ja, Dorian. Ihr ganzes Leben werden Sie mir alles von sich sagen müssen. Ja. Ich muss einfach über alles mit Ihnen sprechen. Sie haben eine seltsame Macht über Menschen. Wenn ich ein Verbrechen begehen würde, Ihnen müsste ich es beichten. Menschen, die so aussehen wie Sie, begehen keine Verbrechen. Aber für das Kompliment danke ich Ihnen trotzdem. Und jetzt sagen Sie mir, wie weit sind Sie mit Sibyl gekommen? Sibyl ist mir heilig. Och, Dorian, Sittlichkeit ist doch eine Haltung, die man nur unsympathischen Menschen gegenüber einnimmt. Wie haben Sie sie denn überhaupt kennengelernt? Ich konnte nicht anders. Ich ging hinter die Bühne. Sie war so scheu und so lieb. Als ich ihr sagte, wie begeistert ich von ihrem Spiel sei, schien sie sich ihrer Wirkung gar nicht bewusst zu sein. Sie lebt nur in ihren Rollen. Gestern war sie Rosalinde, heute ist sie Ophelia und morgen ist sie wieder Julia. Und wann ist sie mal zur Abwechslung Sibyl Vane? Nie. Na, dann gratuliere ich Ihnen. Sie lachen jetzt, Henry. Aber ich möchte nur, dass Sie und Basil einmal mit mir ins Theater kommen und Sie spielen sehen. Dann werden Sie zugeben müssen, dass Sie ein Genie ist. Also gut, wann sollen wir hingehen? Sind Sie morgen Abend frei? Ja. Soll ich Basil verständigen oder wollen Sie ihn selber bitten? Der gute Basil. Ich habe ihn schon eine ganze Woche nicht gesehen. Dabei hat er mir inzwischen mein Porträt geschickt. Und ich muss zugeben, es ist prachtvoll. Wenn ich auch manchmal wahrhaftig etwas eifersüchtig auf dieses Bild bin. Es ist doch schon einen ganzen Monat jünger als ich. Schreiben Sie ihm lieber. Er ist der beste Mensch, aber manchmal ein bisschen zu philisterhaft für mich. Ja, gute Künstler gehen ganz in ihren Schöpfungen auf und sind daher als Menschen völlig uninteressant. Ein echter großer Dichter ist das Unpoetischste, was es gibt. Unbegabte Dichter dagegen wirken immer faszinierend. Je schlechter ihre Reime, desto malerischer ihr Aussehen. Sie leben die Dichtungen, die sie nicht schreiben können. Die wahren Dichter schreiben sie, weil sie zu gehemmt sind, sie zu leben. Ist das wirklich so, wie Sie sagen? Ach, wenn ich bei Sibyl bin, dann hasse ich alles, was Sie mich lehren. Und vergesse alle Ihre falschen, aufregenden, gefährlichen, bezaubernden Paradoxe. Oh, meine Paradoxe sind die Wahrheiten von morgen. Oh, Kutscher, bitte halten Sie hier. Also, Henry, bis morgen Abend. Adieu. Gute Nacht, Dorian. Gute Nacht, Henry. Nach Curzon Street, bitte. Das Traurige beim Erleben von Romanen ist bloß, man bleibt nachher so ganz unromantisch zurück. Sibylle, du hast unmöglich gespielt. Du hast mich vor meinen Freunden blamiert. Was ist mit dir? Bist du krank? Nein, ich bin nicht krank. Ich weiß, ich habe schlecht gespielt. Unter aller Kritik? Wie eine Puppe, gefühllos, kalt. Hast du nicht gemerkt, wie das Publikum reagiert hat? Du hättest es eigentlich verstehen müssen. Was ist da zu verstehen? So und so oft hast du herrlich gespielt und heute, wo es darauf ankam, wegen meiner Freunde, hast du vollkommen versagt. Liebling, seit heute Nacht weiß ich, ich werde nie wieder richtig Theater spielen können. Was heißt das? Du bist sicher krank. Aber dann solltest du absagen. Du hast dich und mich lächerlich gemacht. Meine Freunde haben nur den Kopf geschüttelt. Ich kann es nicht fassen. Liebste, bevor ich dich kannte, war das Theater das einzig Wirkliche in meinem Leben. Alles war für mich Wahrheit. Rosalindes Glück war mein eigenes und Julias Schmerz war mein Schmerz. Die Kulissen waren für mich die Welt. Ja, das weiß ich. Und eben darum. Da kamst du und hast mir die Augen geöffnet für die Wirklichkeit. Durch dich, durch deine Liebe habe ich erkannt, dass es etwas Höheres gibt als die Kunst. Willst du behaupten, es ist meine Schuld, wenn du heute so schlecht gespielt hast? Durch dich habe ich gelernt, was Liebe ist. Du bist mir mehr als alle Kunst. Ich hörte das Publikum zischen und konnte nur lächeln. So, du hast gelächelt. Und ich habe geweint vor Enttäuschung und Wut. Du tatst mir leid. Ich hielt dich für krank. Ich suchte nach tausend Entschuldigungen. Aber nach dem, was du mir jetzt sagst, verliere ich jedes Mitleid. Du denkst nur an dich, nicht daran, wie ich vor meinen Freunden dastehe. Nimm mich hier weg. Irgendwohin, Liebster, wo wir allein sein können. Hier kann ich nicht mehr atmen. Ach. Du glaubst, du kannst durch mich ein leichtes Leben haben, ohne Beruf, ohne Arbeit. Da irrst du dich. Ich liebte dich, weil ich dich für eine wunderbare Schauspielerin hielt. Heute Abend hast du meine Liebe zerstört. Ich habe deine Liebe zerstört? Wenn du mich wirklich liebtest, musstest du spielen können wie nie zuvor. So viel verstehe ich auch vom Theater. Mein Gott, was war ich für ein Narr in diesen letzten Wochen. Es ist, als ob ich aufgewacht wäre aus einem schönen Traum. Ich kann dich nicht mehr wiedersehen. Ich wünschte, ich wäre dir nie begegnet. Nein, das ist nicht dein Ernst. Was kannst du von Liebe wissen und fühlen? Wenn du sagen kannst, sie habe deine Kunst zerstört. Was bist du denn überhaupt ohne deine Kunst? Nichts. Ich hätte aus dir einen Star gemacht. Die Welt hätte dich vergöttert. Und du hättest meinen Namen getragen. Deinen Namen, den ich nicht einmal weiß. Liebster, verstehst du mich nicht? Nach dem, was heute Nacht zwischen uns geschehen ist, hat mein ganzes früheres Leben allen Sinn für mich verloren. Sieh, ich könnte vielleicht noch eine Leidenschaft spielen, die mir fremd ist. Aber ich kann nicht vor allen Leuten schamlos zur Schau stellen, was in mir selbst brennt wie Feuer. Du hast mich geliebt wie ein kleines Mädchen. Ich liebte dich als die große Schauspielerin. Das ist der Unterschied. Leb wohl. Du meinst nicht, was du sprichst. Das kann nicht dein Ernst sein. Glaubst du vielleicht, ich spiele Theater? Das überlasse ich dir. Um Gottes Willen, verlass mich nicht. Ich dachte doch nur an dich. Aber ich will wieder versuchen, gut zu spielen. Ich will ja alles tun, was du verlangst. Nur geh nicht fort. Ich liebe dich mehr als alles. Kannst du denn alles vergessen, was zwischen uns war? Küsse mich doch noch einmal. Es tut mir leid, ich gehe. Ich kann dich nicht wiedersehen. Du hast mich zu tief enttäuscht. Komm zurück! Ich bitte dich, komm zurück! Mr. Gray? Sir? Mr. Gray, es ist schon 4 Uhr nachmittags. Ziehen Sie die Vorhänge auf, Victor. bin ich denn? Sir, Sie haben hier auf dem Divan geschlafen. In Ihrem Salon und in Ihrem Anzug. Wieso bin ich eigentlich nicht ins Bett gegangen? Ach ja, ich erinnere mich. Geben Sie mir die Post. Dieser Brief wurde vormittags von einem Boten gebracht. Ah, von Henry. Das hat Zeit. Es ist gut, Victor. Danke für das Frühstück. Sie können gehen. Was ist das? Was ist mit dem Bild passiert? Nein, ich bin krank. Ich habe zu viel getrunken heute Nacht. Kein Wunder, wenn man bis 5 Uhr früh... Und doch? Es ist wahr, das Bild hat sich verändert. Nein, es ist unmöglich, es kann nicht sein. Dieser grausame Zug um den Mund. Dieser verächtliche, zynische Ausdruck. Es ist keine Einbildung. Ist es möglich? Ist es denkbar? Mein toller Wunsch in Beses Atelier. Das Bild soll altern und ich ewig jung bleiben. Lebt es für mich, das Bild? Altert es für mich, verfällt es und ich bleibe jung? Immer jung? Zynisch. Grausam. Aber sie hatte doch Schuld, nicht ich. Ich habe sie geliebt, sie hat mich enttäuscht. Und doch, sie lag ja zu meinen Füßen, hat geschluchzt wie ein kleines Kind. Und ich? Kalt. Gleichgültig. Grausam. Ich muss sie Bild schreiben. Sie muss mir verzeihen. Sir, Lord Henry Wotton möchte Sie sprechen. Ich bin nicht zu Hause. Für niemanden. Sehr wohl, Sir. Dorian, ich muss Sie sprechen. Lassen Sie mich sofort herein. Um Gottes Willen, ich muss den Wandschirm vor das Bild stellen. Niemand darf es sehen. Sie dürfen jetzt nicht allein bleiben, Dorian. Also gut, kommen Sie herein, Henry. Lieber Dorian. Es tut mir so leid, aber Sie dürfen nicht zu viel darüber nachdenken. Meinen Sie über Sibyl Vane? Natürlich. Es ist selbstverständlich furchtbar, aber Sie sind doch nicht schuld daran. Sagen Sie, sind Sie gestern noch zu ihr hinter die Bühne gegangen? Haben Sie mit ihr gesprochen? Ja, ich war brutal, Henry. Aber jetzt ist alles wieder gut. Es hat mich zur Selbsterkenntnis gebracht. Ich bin ja so froh, dass Sie die Sache so ruhig aufnehmen. Ich fürchtete, Sie würden schreckliche Gewissensbisse haben und sich selbst anklagen. Ich weiß jetzt endlich, was Gewissen ist. Ich mache alles wieder gut. Ich werde Sibyl Vane heiraten. Sibyl Vane heiraten? Aber lieber Dorian... Ja, Henry, ich kann mir denken, was Sie sagen wollen. Irgendetwas Scheußliches über die Ehe. Aber ich will solche Dinge nicht mehr hören. Sibyl wird meine Frau. Um Gottes Willen, Dorian, haben Sie denn meinen Brief nicht bekommen? Ich wollte ihn noch nicht lesen. Da liegt er. Ich fürchtete, irgendetwas würde drinstehen, was ich heute nicht hören will. Sie schneiden das Leben in Fetzen mit Ihren Epigrammen. Dann wissen Sie also noch gar nicht... Was denn? Was meinen Sie denn? Dorian, ich muss Ihnen etwas sagen. Erschrecken Sie nicht. Mein Brief enthielt die Nachricht, dass Sibyl Vane tot ist. Tot? Sibyl tot? Das ist nicht wahr. Das ist eine entsetzliche Lüge. Leider ist es wahr, Dorian. Es steht schon in allen Zeitungen. Es wird natürlich eine gerichtliche Untersuchung geben und Sie dürfen keinesfalls in die Sache verwickelt werden. Es darf keinen Skandal um Sie geben. Eine Untersuchung? Was heißt das? Hat sich Sie... Henry, machen Sie es kurz. Sagen Sie mir alles. Schnell! Man muss es der Öffentlichkeit natürlich so darstellen, aber es war kein Unfall. Sie hat anscheinend gegen 12 das Theater mit ihrer Mutter verlassen und sagte plötzlich auf der Straße zu ihr, sie habe etwas in der Garderobe vergessen. Die Mutter wartete auf sie, aber sie kam nicht zurück. Nach einiger Zeit ging die Mutter ihr nach und fand sie in der Garderobe tot. Sie hatte aus Versehen, so muss man es darstellen, irgendein Gift getrunken. Ich vermute Blausäure, denn sie soll sofort tot gewesen sein. Wie grauenhaft. Ja, es ist furchtbar. Aber Sie müssen jetzt an das Notwendigste denken. Sie dürfen in diese Tragödie nicht verwickelt werden. Sie müssen ausgehen, harmlos wie immer, damit Sie gesehen werden. Heute Abend essen wir zusammen und nachher werden wir in die Oper gehen. Wir können in die Loge meiner Schwester kommen, die Patti singt. Ich habe Sibyl Vane ermordet. Ich bin ihr Mörder. Genauso, als wenn ich ihren Hals mit einem Messer durchschnitten hätte. Und doch scheint die Sonne draußen. Und ich kann nicht einmal weinen. Wenn ich das alles in einem Buch lesen würde, ich glaube, ich würde weinen. Und jetzt, da es in Wirklichkeit geschehen ist, mir selbst geschehen ist, scheint es mir zu unwirklich, als dass ich darüber weinen könnte. Da liegt mein erster leidenschaftlicher Liebesbrief. Ein Liebesbrief an ein totes Mädchen. Mein lieber Junge, ich versichere Ihnen, wenn Sie dieses Mädchen geheiratet hätten, wäre es über kurz oder lang zu einem Fiasko gekommen. Ganz abgesehen von dem furchtbaren gesellschaftlichen Missgriff, den ich natürlich nie zugegeben hätte. Vielleicht. Sie haben einmal gesagt, ein sonderbares Verhängnis schwebe über guten Vorsätzen. Man fasse sie immer zu spät. Ich bin mir ein Rätsel. Wie ruhig ich das spreche, Henry. Ich bin doch nicht gefühllos. Und doch ergreift mich dieser Fall nicht so, wie er sollte. Er wirkt auf mich fast wie ein wunderbarer Aktschluss für ein wunderbares Stück. Dorian, Sie müssen wirklich an den einsamen Tod in der trostlosen Theatergarderobe denken, wie an eine seltsam schaurige Szene von Webster oder Ford. Für Sie war sie ja immer nur ein Phantom, das durch Shakespeares Dramen schwebt. In dem Augenblick, da das wirkliche Leben an sie herantrat, zerstörte es sie und sie entschwand. Alles, was Sie sagten, fühle ich auch, Henry. Aber ich konnte es nicht in Worte fassen, wie gut Sie mich kennen. Jetzt müssen Sie sich aber umziehen und mit mir an die Luft kommen. Ich denke, wir treffen uns lieber in der Oper. Ich bin zu erschöpft augenblicklich. Aber ich danke Ihnen für alles, was Sie gesagt haben. Sie sind mein bester Freund. Wir stehen erst am Anfang unserer Freundschaft. Adieu, wir sehen uns in der Oper. Vergessen Sie nicht, die Patti singt. Ach, mein lieber Bese. Ach, Henry, ist Dorian in Salon? Ja, er ist wieder ganz ruhig. Wir wollen heute in die Oper gehen. Bitte gehen Sie doch hinein. Mein lieber Dorian, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie nah es mir geht. Wie kann ich Ihnen helfen? Ach, Basil, tun Sie mir den Gefallen, sprechen wir nicht von diesem schrecklichen Ereignis. Erzählen Sie mir etwas von sich. Woran arbeiten Sie gerade? Das ist alles, was Sie darüber zu sagen haben. Ich erkenne Sie nicht mehr wieder. Ist es wirklich wahr, was Henry mir sagte? Sie wollen in die Oper gehen, bevor noch das Mädchen, das Sie geliebt haben, unter der Erde liegt? Hören Sie auf, Basil. Sie verstehen das nicht. Was geschehen ist, ist geschehen. Es gehört der Vergangenheit an. Gestern ist für Sie die Vergangenheit? Dorian, Sie sind nicht mehr derselbe Mensch. Sie sprechen, als hätten Sie kein Gefühl. Das ist Henrys Einfluss. Ich habe Henry sehr viel zu verdanken, Basil. Ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen. Was wollen Sie? Ich möchte den Dorian Gray wiederfinden, den ich gemalt habe. Basil, selbst Henry, der mir vorhin die Nachricht brachte, ahnt nicht, was ich durchgemacht habe. Dann ging es vorüber. Ich kann mich doch nicht selbst belügen. Ich kann Gefühle nicht wiederholen. Nur sentimentale Menschen können das. Sie kommen her, um mich zu trösten. Das ist sehr lieb von Ihnen. Sie treffen mich schon getröstet an, da sind Sie außer sich. So sind mitleidige Menschen alle. Gut, Dorian, ich werde nie mehr mit Ihnen über diesen furchtbaren Fall sprechen. Basil, können Sie mir eine Zeichnung von Sibyl machen? Als Julia. Ich möchte so gerne eine Erinnerung an Sie haben. Ich werde es versuchen. Aber Sie selbst müssen mir noch einmal Modell setzen. Ich komme ohne Sie nicht vorwärts. Nie wieder, Basil. Das ist unmöglich. Wollen Sie damit sagen, Ihr Bild gefalle Ihnen nicht? Wo ist es denn überhaupt? Warum haben Sie denn den Wandschirm davor gestellt? Das Licht spiegelt sich darauf. Aber das kann doch nicht sein. Es hängt doch da ausgezeichnet. Lassen Sie mich doch einmal sehen. Basil, Sie dürfen es nicht ansehen. Auf keinen Fall. Ich soll mein eigenes Bild nicht ansehen? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Mein voller Ernst. Ich gebe Ihnen mein Wort darauf. Wenn Sie versuchen, es anzusehen, spreche ich kein Wort mehr mit Ihnen. Was haben Sie denn? Ich glaube, Sie sind krank. Gut, ich werde mich im Moment damit abfinden, aber später einmal... Nein, nie. Dorian, Sie sind der einzige Mensch, der je Einfluss auf meine Kunst gehabt hat. Deshalb verzeihe ich Ihnen alles. Auch wenn ich Sie nicht begreife. Ich will nicht länger in Sie dringen. Wir sprechen über all das ein anderes Mal. Leben Sie wohl. Welch ein Wahnsinn, das Bild auch nur eine Stunde hier zu lassen, wo jeder es entdecken kann. Victor, geben Sie mir den Schlüssel zum Dachzimmer. Sir, ich besitze keinen Schlüssel zum Dachzimmer. Niemand von der Dienerschaft hat einen. Sie wollten doch, dass das Zimmer leer steht und immer verschlossen bleibt. Ach ja, Victor. Sie haben recht. Ich erinnere mich. Danke, Sie können gehen. Sehr wohl, Sir. Nur ich allein besitze den Schlüssel. Ich bin gerettet. Dorian, schön, dass ich Sie doch noch treffe. Paisley, wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht gesehen. Ich habe seit 9 Uhr in Ihrem Salon auf Sie gewartet. Ein furchtbares Wetter. Ich hätte Sie nicht erkannt bei diesem Nebel und diesem Regen. Ich Sie sofort. Sie sind unverändert. Seit 18 Jahren unverändert. Unverändert. Wie geht es Ihnen, Paisley? Danke. Ich fahre mit dem Nachtzug nach Paris und wollte Sie unbedingt vor meiner Abreise noch sprechen. Oh, wenn Sie noch Zeit haben, kommen Sie doch zurück mit mir. Es sind ja nur ein paar Schritte. Ja, ich habe noch Zeit. Es ist jetzt 11 Uhr, der Zug geht um Mitternacht. Ich bin ja von hier in 10 Minuten am Bahnhof. Gut. Hat es Ihnen mein Diener zu Hause wenigstens bequem gemacht? Er hat mich mit allem versorgt, besten Dank. Ich habe ihn dann zu Bett geschickt, er war müde. Was wollen Sie eigentlich in Paris, Paisley? Ich will mir dort ein Atelier mieten und so lange nicht aus dem Hause gehen, bis ich ein neues Bild fertig habe, das ich schon lange plane. So, hier sind wir. Ja, ich werde etwa 6 Monate in Paris bleiben. Aber ich wollte nicht von mir mit Ihnen sprechen. Ich habe Ihnen etwas zu sagen. Wie wär's mit einem Whisky? Danke, nein, für mich nichts mehr. Aber hören Sie, Bese, keine ernsthaften Gespräche mehr heute Nacht. Ich muss ernsthaft mit Ihnen reden. Wie grässlich, Bese. Hoffentlich handelt es sich wenigstens nicht um mich. Ich habe heute wieder einmal genug von mir. Es handelt sich um Sie, Dorian. Ich reise auf längere Zeit weg. Ich bin Ihr alter Freund. Ich fühle mich verpflichtet zu reden. Ich halte es für notwendig, dass Sie endlich erfahren, was für abscheuliche Geschichten man sich über Sie in London erzählt. Das finde ich absolut nicht notwendig. Über andere Leute höre ich gern Klatsch, aber über mich selbst interessiert er mich nicht im geringsten. Ich versichere Ihnen, ich selbst glaube von den Gerüchten kein Wort. Wenigstens nicht, wenn ich Ihnen gegenüberstehe. Ich kann von Ihnen mit Ihrem reinen, rätselhaft jungen Gesicht nichts Schlechtes glauben. Immer wieder kann ich es nicht fassen, wenn ich Sie ansehe. Sie scheinen überhaupt nicht zu altern. Hören Sie auf, Bese. Ich kann es manchmal absolut nicht vertragen, wenn man in diesem Ton von meinem Gesicht redet. Ich muss weitersprechen. Ich sehe Sie leider nur selten. Und wenn ich all diese Dinge höre, die die Leute über Sie munkeln, werde ich unsicher. Dorian, warum verlässt ein Mann wie der Herzog von Berwick den Club, wenn Sie kommen? Warum weigern sich so viele Leute in London, mit Ihnen zu verkehren? Warum ist Ihre Freundschaft so oft ein Verhängnis für junge Leute geworden? Was war zum Beispiel mit Adrian Singleton und seinem schrecklichen Ende? Warum steht Lord Kents Sohn vor dem Ende seiner Karriere? Sind Sie jetzt fertig, Basil? Was wissen Sie von all diesen Dingen? Sie fragen mich, warum Berwick aus dem Club geht, wenn er mich kommen sieht. Weil ich jedes Geheimnis seines Lebens kenne. Nicht, weil er etwas über mich weiß. Wenn Lord Kents Sohn sich eine stadtbekannte Dirne zur Frau nimmt, ist das vielleicht meine Schuld? Wenn Adrian Singleton Wechsel gefälscht hat, war ich sein Hüter? Dorian, trinken Sie nicht so viel. Ich weiß, wie in England geklatscht wird. Was für ein Leben führen denn diese Menschen selber, die so oft moralisch tun? Das steht hier nicht zur Diskussion. Man beurteilt einen Menschen nach seinem Einfluss auf seine Umgebung. Sie stecken ihre Freunde mit einer irrsinnigen Verschwendungssucht an und richten sie zugrunde. Und doch können sie noch lächeln wie jetzt. Nehmen Sie sich in Acht, Basil. Ich habe noch ganz andere Geschichten gehört. Gerüchte, man habe sie frühmorgens aus verrufenen Häusern kommen sehen. Sie würden sich nachts verkleidet in den gewöhnlichsten Hafenkneipen Londons herumtreiben und in den Opiumhöhlen von East End. Halten Sie mir keine Predigt. Doch, ich will Ihnen eine Predigt halten. Sie müssen wieder einen reinen Namen, einen guten Ruf bekommen. Wie oft habe ich mich schon gefragt, kenne ich Sie überhaupt? Aber dazu müsste ich in Ihre Seele sehen können. In meine Seele? Ja, aber das kann nur Gott. Sie sollen meine Seele sehen. Noch diese Nacht. Kommen Sie, Basil. Sie ist ja das Werk Ihrer eigenen Hand. Sie sollen sehen, was nach Ihrer Meinung nur Gott sehen kann. Schweigen Sie, Dorian, das ist Blasphemie. Meinen Sie? Kommen Sie, Basil. Ich besitze ein Tagebuch meines Lebens, das seinen Raum nie verlässt. Sie sind der einzige Mensch, der mein Tagebuch sehen soll. Sie haben mehr Einfluss auf mein Leben gehabt, als Sie ahnen. Was ist das? Was soll das bedeuten? Das ist Ihr Bild. Nein, das ist unmöglich. Das ist Ihr Bild. Das Zimmer muss feucht sein. Vielleicht ist Schwamm in die Leinwand gedrungen. Das ist Ihr Bild. Das ist ja unmöglich. Ach, was ist unmöglich? Sie haben mir doch selbst einmal gestanden, dass Sie das Bild vernichtet hätten. Das Bild hat mich vernichtet. Das ist nicht mein Bild. Das ist nicht Ihr Gesicht, das ist eine Fratze, ein Teufel. Wir alle tragen Himmel und Hölle in uns, Basil. Erinnern Sie sich noch an jene wahnsinnige Minute vor 18 Jahren, als Sie das Bild beendet hatten? Mein Wunsch, ewig jung zu bleiben? Ja! Ich erinnere mich. Mein Gott, wenn das ein Abbild Ihres Lebens ist, dann müssen Sie noch tiefer gesunken sein, als Ihre Feinde glauben. Aber wie müssen Sie gelitten haben mit diesem furchtbaren Geheimnis? Beten Sie, Dorian. Versuchen Sie zu beten. Was hat man uns als Kinder gelehrt? Führe uns nicht in Versuchung. Vergib uns unsere Schuld. Dazu ist es zu spät für mich. Worte haben ihren Sinn für mich verloren. Wie oft bin ich hier reingeschlichen, starrte auf das Bild, verglich es mit dem Spiegel. Ich weiß nicht, ob die Symptome des Alterns mich tiefer aufwühlten oder die der Sünde. Und dann jagte es mich aus dem Haus in Betäubung hinein. Immer andere, immer neu, immer verzweifelt. Dorian, sagen Sie nichts mehr. Jetzt weiß ich. Alles ist wahr, was man spricht. Ich hasse Sie, Basil. Sie haben mich um die glücklichsten Stunden meines Lebens gebracht. Durch Ihr Bild. Und jetzt werfen Sie sich auch noch zum Richter über mich auf. Nachdem Ihr Bild schon mein Ankläger ist, mein jagendes, bohrendes Gewissen. Ich hasse Sie, ich hasse Sie, ich hasse Sie. Oh. kam ich dazu? Der Whisky. Wie schnell es ging. Sonderbar, wie ruhig ich jetzt bin. Kann mir jemand etwas nachweisen? Wesel hat das Haus um 11 Uhr verlassen. Niemand hat ihn zurückkommen sehen. Victor schläft. Wesel wollte nach Paris. Monate werden vergehen, ehe ein Verdacht entsteht. Aber die Spuren. Die Leiche. Sie muss beseitigt werden. Alan. Alan Campbell. Der muss es tun. Ich weiß zu viel von ihm. Er muss es tun. Mr. Alan Campbell möchte Sie sprechen, Sir. Führen Sie ihn sofort herein, Victor. Und Sie können jetzt gehen. Es ist der Feiernachmittag. Danke, Sir. Guten Tag, Dorian. Alan, wie danke ich dir, dass du gekommen bist. Sie wissen, ich wollte Ihr Haus nie wieder betreten. Aber in Ihrem Brief stand, es ginge um Tod und Leben. Ja, Alan, um Tod und Leben. Für mehr als einen. Wie geht es dir, Alan? Sagen Sie mir, was Sie von mir wollen. Ich bin nicht gekommen, um Konversation zu machen. Alan, es ist so gut von dir, dass du kamst. Es hat keinen Zweck, Gray, dass Sie zu mir sprechen wie in früherer Zeit. Sie hatten einmal Einfluss auf mich. Aber ich habe mich davon befreit. Ich bin froh. Ich kann wieder arbeiten und studieren. Ihr Leben ist mir gleichgültig. Sagen Sie mir, warum Sie mich kommen ließen. Warum sind Sie so kalt, so fremd? Was habe ich denn getan damals? Ich wollte Ihnen zeigen, dass es Genuss und Freude im Leben gibt, nicht nur Bücher und Studium. Ich beneide Sie nicht um Ihre Freuden. Ich habe mich ruiniert unter Ihrem Einfluss, mehr als ruiniert, Sie wissen es. Jetzt habe ich mich wiedergefunden. Sie wollen wohl nicht begreifen, dass es einmal einem Menschen gelungen ist, sich von ihrem Leben zu lösen. Es ist besser, ich gehe, Greg. Bleiben Sie, Alan. Um Gottes Willen. Ich wünschte, ich könnte mich ändern wie Sie. Aber ich bin verfallen allem, was mich betäubt, berauscht. Verstehen Sie nicht, dass es Menschen gibt, die nicht Ihre Charakterstärke haben? Verstehen Sie nicht, dass ich nicht mehr verstehen will? Ich habe Ihnen noch das Buch zurückgebracht, das Sie mir einmal gaben. Hier. Die Kunst des Lebensgenusses. Henry gab es mir einmal. Es ist an vielem schuld. Das Buch ist ein Verbrechen. Nein, ich wünsche nichts mehr zu hören. Nichts über Henry und nichts über Sie. Leben Sie wohl, Greg. Alan, Sie dürfen nicht gehen. Ich muss Ihnen etwas sagen. Alan, in einem verschlossenen Zimmer dieses Hauses liegt ein toter Mann. Er ist jetzt seit 14 Stunden tot. Wer der Mann ist, wie er starb, das geht Sie nichts an. Was Sie tun müssen... Hören Sie auf, Greg. Behalten Sie Ihre entsetzlichen Geständnisse für sich. Sie sind der einzige Mensch, der mich retten kann. Sie sind Chemiker, Sie machen Experimente. Sie haben nur Folgendes zu tun, die Leiche zu vernichten. Sie müssen ihn in Asche verwandeln, in eine Handvoll Asche, die ich in die Luft streuen kann. Du bist wahnsinnig, Dorian. Ah, endlich nennst du mich wieder du und Dorian. Wie habe ich darauf gewartet? Sie sind wahnsinnig. Wenn Sie denken, dass ich auch nur einen Finger rühre, um Ihnen zu helfen, dann irren Sie sich. Es war Selbstmord, Alan. Umso besser für Sie. Aber wahrscheinlich haben Sie ihn dazu getrieben. Alan, es war kein Selbstmord. Es war Mord. Um Gottes Willen. Sind Sie so weit gekommen? Er hat mein Leben zu dem gemacht, was es ist. Er hat es zerstört. Ich bin nicht der Mensch, Sie anzuzeigen, und ich werde es nicht tun. Aber auch ohne mich wird man Sie fassen, seien Sie sicher. Alan, ich beschwöre Sie. Wir waren doch einmal Freunde. Ich habe mit dieser Sache nichts zu tun. Es war wahnsinnig von Ihnen, mich darum zu bitten. Sie lehnen meine Bitte also ab? Ja. Alan, ich habe gebeten, ich habe Sie beschworen. Jetzt zwingen Sie mich zum Äußersten. Hier, lesen Sie diese Zeilen. Staatsanwaltschaft, zeige ich an, Campbell, wegen Unterschlagung einer Summe von 1000 Pfund und wissentlich falscher Verdächtigung seines Bruders. Ich stehe zu hier. Das ist nicht der Ernst. Das werden Sie nicht tun. Nicht, wenn Sie mir helfen. Ich flehe Sie an, Dorian. So habe ich gefleht vor 2 Minuten. Es liegt in Ihrer Hand, ob wir beide zugrunde gehen oder weiterleben können. Das ist Erpressung, das ist... Sie haben mich dazu gezwungen. Warum habe ich Sie kennenlernen müssen? Sie haben mich zu meiner Unterschlagung verleitet, Sie wissen es. Sie haben mich gezwungen, meinen Bruder zu verdächtigen. Gezwungen? Ich habe Ihnen Ratschläge gegeben als Ihr Freund. Sie wissen, wie ich damals unter Ihrem Einfluss stand. Wofür habe ich das Geld verbraucht? Um Ihr wahnwitziges Leben mitmachen zu können, Ihre Verschwendung. Gut. Ich war an allem schuld, mag es so sein. Sie können sich retten. Jetzt noch. Entschließen Sie sich. Sie haben mich ja in der Hand. Gib mir die Hand. Unsere Verbrechen verbrüdern uns. Nichts ist uns gemeinsam. Mörder. Nimm dich in Acht, Komplize. Schreib auf einen Zettel hier, welche Mittel du brauchst, um die Leiche zu zerstören. Ich habe die Mittel zu Hause. Ich muss sie holen. Du wirst mir sagen, wo sie sind. Ich werde sie holen. Inzwischen bleibst du in diesem Zimmer. Eingesperrt. In der obersten Schublade meiner Kommode liegt ein kleiner Handkoffer. Darin befindet sich alles. Gut. Ich gehe. Du bist ehrlos. Wie ein Verbrecher. Bruder Verbrecher. Du rettest mir das Leben. Gott im Himmel. Welch ein Leben wird das sein? Ja. Das mag dich vielleicht trösten. Denk daran. Es wird kein Leben sein. Sprich nicht zu mir, wenn du zurückkommst. Gib mir den Koffer. 5 Stunden später verlasse ich das Haus. Wir werden uns nie wiedersehen. Ich danke dir, Ellen. Aber das ist doch lächerlich, Dorian. Was heißt das, Sie wollen jetzt gut werden? Bleiben Sie so, wie Sie sind. Sie haben jetzt 3 Wochen auf dem Lande gelebt. Da kann jeder gut sein. Was soll man schon machen, wenn es keine Versuchungen gibt? Es gab Versuchungen, Henry. Aber ich habe mich zum ersten Mal anständig benommen. Oh. Ich habe ein Mädel geschont. Sie war bildschön und hat eine seltsame Ähnlichkeit mit Sibyl Vane. Immer noch Sibyl Vane. Sie war ein einfaches Bauernmädel. Aber ich war Hals über Kopf in sie verliebt. Plötzlich fasste ich den Entschluss, sie so rein zu verlassen, wie ich sie kennengelernt habe. Und kehrte zurück nach London. Ich nehme an, diese ungewohnte Regung hat Ihnen ein ganz außergewöhnliches Lustgefühl verschafft, Dorian. Aber ich kann mir das Ende Ihrer Idylle lebhaft vorstellen. Sie gaben ihr gute Ratschläge und brachen ihr das Herz. Ich habe Ihr Herz nicht gebrochen. Sie wird darüber wegkommen. Glauben Sie, dieses Mädel wird jemals einen Mann aus Ihren eigenen Kreisen lieben können, nachdem Sie Ihre erste Liebe waren? Vom moralischen Standpunkt aus kann ich also nicht finden, dass Ihre erste Entsagung sehr viel Gutes angerichtet hat. Sagen Sie, was Sie wollen. Ich will jetzt ein anderer Mensch werden. Aber erzählen Sie mir ein bisschen von sich. Was gibt es Neues in London? Wenig. Die Leute sprechen noch immer über Basils mysteriöses Verschwinden. Immer noch? Wenn das englische Publikum innerhalb von 3 Monaten mehr als ein Gesprächsthema haben würde, wäre es dieser geistigen Anstrengung gar nicht gewachsen. Was wohl mit Basil passiert sein mag? Was denken Sie? Ich habe keine Ahnung. Sollte er wirklich tot sein, so will ich nicht daran denken. Ich hasse den Tod. Warum? Weil man letzten Endes alles überleben kann, nur nicht den Tod. Ach, Dorian, gehen Sie an Ihren Flügel. Spielen Sie mir etwas Chopin vor. Sie wissen, der Mann, mit dem meine Frau durchgebrannt ist, spielte so prachtvoll Chopin. Schön, Dorian. Meine Wohnung ist ziemlich einsam ohne meine Frau. Natürlich, die Ehe ist nur eine Gewohnheit, noch dazu eine schlechte. Aber man gewöhnt sich so schrecklich an seine Gewohnheiten. Henry? Sind Sie nie auf den Gedanken gekommen, Basil könnte ermordet worden sein? Basil hatte keine Feinde und trug immer eine billige Uhr. Wer hätte also Interesse? Ich hörte einmal, man nehme an, er sei ermordet worden. Ja, ein paar Revolverblätter schrieben sowas, aber ich halte es für ganz unwahrscheinlich. Ich weiß, es gibt obskure Lokale in Paris, aber Basil war nicht der Mann, den so etwas interessierte. Was würden Sie sagen, Henry, wenn ich Ihnen anvertraute, ich hätte Basil ermordet? Ich würde sagen, diese Pose steht Ihnen nicht. Sie sind zu einem Mord nicht fähig. Keiner kann schließlich aus seiner Haut. Es tut mir leid, wenn ich Ihre Eitelkeit damit kränke, Dorian. Warum waren Sie eigentlich zuletzt mit Basil so wenig zusammen? Ach, wahrscheinlich langweilte er Sie. Das wird er Ihnen nie verziehen haben. Langweilige Menschen haben das so an sich. Und das wunderbare Porträt, das er von Ihnen gemacht hat, ist auch verschwunden. Sie haben mir mal vor ewigen Jahren erzählt, es sei auf dem Transport zu einer Ausstellung gestohlen oder verloren worden. Haben Sie nie wieder etwas darüber gehört? Nie. Schade. Es war wirklich ein Meisterwerk. Sonderbar. Ich habe das Bild nie geliebt. Es erinnerte mich immer an ein paar seltsame Verse. Aus Hamlet, glaube ich. Wie hießen sie doch noch? Gleich dem Bilde eines Leides ein Antlitz ohne Herz. Och, wie ernst Sie heute sind. Nehmen Sie die Dinge doch nicht so tragisch. Spielen Sie mir noch etwas von Chopin, Dorian. Und dabei vertrauen Sie mir einmal ganz leise an, wie Sie sich Ihre Jugend erhalten. Sie müssen irgendein Zaubermittel besitzen. Ich bin nur 10 Jahre älter als Sie. Und sehen Sie mich an, wie ich ausschaue. Sie sind mir ein Rätsel. Sie haben nie jünger ausgesehen als heute. Nicht mal an dem Tag, an dem ich Sie zum ersten Mal bei Basil traf. Ich bin nicht mehr derselbe. Natürlich nicht. Sie haben sich verändert, entwickelt, aber äußerlich nicht. Verraten Sie mir Ihr Geheimnis, Dorian. Um wieder jung zu sein, würde ich einfach alles tun. Außer früh aufstehen, Gymnastik treiben oder ein solides Leben führen. Gott, ist dies Prälude schön. Ob Chopin es wohl auf Mallorca schrieb, wo das Meer seine Villa umrauschte und der Gischt auf die Fensterscheiben spritzte. Es ist wunderbar romantisch. Oh nein, nicht aufhören, Dorian, bitte nicht aufhören. Ich brauche heute Nacht Musik. Ich stelle mir vor, Sie wären der junge Apollo und ich Marsyas, der ihm lauscht. Verderben Sie Ihr Leben jetzt nicht mit Ihren Ideen von Entsagung. Jetzt sind Sie vollkommen als Typ. Nein, nein, schütteln Sie nicht den Kopf. Die Welt hat auf uns beide geschimpft, aber für Sie hatte sie noch in der Ablehnung Bewunderung. Sie haben nie etwas getan, nie ein Gedicht geschrieben oder komponiert. Gemalt. Das Leben war ihre Kunst. Ihre Tage sind ihre Sonette. Mein Leben war ein Rausch, aber ich will dieses Leben nicht mehr. Sie wissen nicht alles von meinem Leben, Henry. Ich glaube, sonst würden selbst Sie sich von mir abwenden. Warum spielen Sie nicht weiter? Ich mag nicht mehr. Ja, na dann werde ich gehen. Sie haben noch nie so schön musiziert wie heute Nacht. Es lag etwas Besonderes in Ihrem Anschlag. Mehr Ausdruck als je zuvor. Vielleicht, weil ich ein anderer Mensch werden will. Nun, wie Sie auch sein werden, wir werden immer Freunde bleiben. Ja, Henry. Obwohl Sie viel an mir verdorben haben, mit Ihren Reden und mit Ihrem Buch über den Lebensgenuss. Henry, versprechen Sie mir, dieses Buch keinem Menschen mehr zu geben. Oh, mein lieber Junge, jetzt fangen Sie aber wirklich noch an, den Moralprediger zu spielen. Verdorben durch ein Buch, das ist doch absurd. Die sogenannten unsittlichen Bücher halten der Welt doch nur ihre eigene Schande vor, das ist alles. Schlafen Sie gut, Dorian. Und kommen Sie morgen zu mir, ich möchte um 11 Uhr ausreiten. Vielleicht, Henry. Nein, bestimmt. Der Hyde Park ist jetzt herrlich. Solchen Flieder habe ich seit dem Jahr nicht gesehen, als ich Sie kennenlernte. Also gut, ich werde kommen. Gute Nacht, Henry. Gute Nacht, Dorian. Jetzt sind Sie vollkommen als Typ. Ahnungsloser Henry. Nein, es muss eine Zukunft für mich geben. Ein neues Leben. Mein Geheimnis wollte er wissen. Mein Zaubermittel. Ich muss es mir ansehen. Vielleicht hat er sich wieder verändert. Vielleicht wird der verwüstete Ausdruck allmählich verschwinden. Jetzt, wo ich ein anderer werden will. Nein. Grauenvoll. Unverändert. Entsetzlich wie zuvor. Ich halte es nicht mehr aus. Nein. Es gibt nur eine Erlösung. Das Bild muss weg. Es muss zerstört werden. Was sagt der Beselam? Ein Bild besteht aus Leinwand und Farbe, aus sonst nichts. Dieses Messer soll mich von Leinwand und Farbe befreien. Dann habe ich Frieden. Dann kann ich leben. Ich habe gehört, auf der Straße. Er schien vom Dachzimmer zu kommen. Wer wohnt hier? Mr. Dorian Gray. Führen Sie mich hinauf. Um Gottes Willen. Wer ist dieser Tote? Das ist nicht unser Herr. Aber es ist sein Anzug. Papiere auf den Namen Dorian Gray. Warten Sie und rühren Sie nichts an. Ich verständige die Mordkommission. Es sind doch seine Ringe. Aber sein Gesicht ist entstellt, alt und verwüstet. Und hier ist auch sein Bild. Jahrelang hielt es wohl hier versteckt. So sah er aus. Jung und schön, bis zuletzt, bis heute Abend. Das war Dorian Gray. Als Hörspiel der Woche brachten wir Ihnen Das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde in einer Hörspielfassung nach dem gleichnamigen Schauspiel von Walter Hartley. Die Personen und ihre Sprecher waren Dorian Gray, Jürgen Goslar, Lord Henry Wotton, Gerd Westphal, Basil Hallward, Friedrich Schönfelder, Sibyl Vane, Tina Kohl, Campbell, Robert Seibert, Parker, Diener bei Basil Hallward, Ernst Altmann, Victor, Diener bei Dorian Gray, Otto Osthoff, Polizist, Paul Schuch, Ton, Peter Jochum, Musik, Aleida Montaigne, Regie, Theodor Steiner.